dass man sie nicht auf die Polizei gebracht hat, verstehe ich nicht. Jetzt erzählt sie es allen, auch Amalia Iwanowna. Nur ist es schwer zu verstehen, was sie meint, denn sie schreit und rennt dabei mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, also sie schreit und sagt, jetzt wolle sie, da sie doch von allen verlassen sei, mit den Kindern auf die Straße gehen, mit einem Leierkasten. Die Kinder müssten singen und tanzen. Auch sie würde singen und Geld einsammeln und Tag für Tag wolle sie so vor den Fenstern des Generals erscheinen. Mögen es alle sehen, sagt sie, wie die edlen Kinder eines angesehenen Beamten als Bettler in den Straßen umherziehen müssen. Sie schlägt die weinenden Kinder. Lenia muss ein Gassenlied singen, die Knaben müssen tanzen und Politschka ebenfalls. Sie reißt alle Kleider in zwei, um ihnen Mützen zu machen, wie die Gaukler sie haben. Sie selbst will die Trommel schlagen. Uns will sie gar nicht anhören. Stellen Sie sich vor, was soll werden? Das geht doch nicht! Lebesjetnikow hätte noch weiter gesprochen, aber Sonja, die ihm mit angehaltenem Atem zugehört hatte, griff rasch nach ihrer Mantille und ihrem Hut, lief aus dem Zimmer und kleidete sich im Gehen an. Raskolnikow ging ihr nach und Lebesjetnikow folgte ihm. »Sie ist gewiss ganz verrückt geworden«, sagte er zu Raskolnikow, als sie auf die Straße hinaustraten. »Ich wollte Sofja Semjonowna nicht erschrecken und sagte deshalb, es scheint, aber es gibt keinen Zweifel. Man sagt, dass bei Schwindsucht sich im Gehirn solche Knötchen bilden. Schade, dass ich von Medizin nichts verstehe. Ich versuchte übrigens, ihr das zu erklären, aber sie will ja davon nichts hören.« »Haben Sie ihr von diesen Knötchen erzählt?« »Von den Knötchen eigentlich weniger. Sie hätte es auch gar nicht verstanden. Ich sage ja nur, wenn man einen Menschen logisch überzeugen kann, dass er eigentlich keinen Grund hat zu weinen, so wird er aufhören zu weinen, das ist doch klar. Oder meinen Sie nicht, dass er aufhören wird?« »Dann wäre das Leben viel zu einfach«, antwortete Raskolnikow. Erlauben Sie bitte, gewiss, bei Katharina Iwanowna würde es ziemlich schwer fallen, sie verstünde es nicht. Aber ist Ihnen nicht bekannt, dass in Paris schon ernste Versuche gemacht worden sind, durch Anwendung logischer Überredung Wahnsinnige zu heilen? Ein dortiger Professor, der vor kurzem gestorben ist, ein ernster Gelehrter, hat das herausgefunden, dass man sie in dieser Weise heilen können müsste. Sein Grundgedanke ist, dass bei den Wahnsinnigen nicht eine besondere Störung im Organismus vorliege, sondern dass die Geisteskrankheit sozusagen nur ein logischer Fehler, ein Fehler der Urteilsfähigkeit, eine falsche Ansicht von Dingen sei. So begann er denn damit, die Ansichten des Kranken allmählich zu widerlegen und denken Sie sich, er soll Erfolge erzielt haben. Da er aber gleichzeitig auch Duschen anwandte, so wurden die Erfolge dieser Behandlung angezweifelt.